Also gut, 20 Uhr ist es meine Uhr, aber der Stream auf Stream Plus funktioniert nicht. So machen wir das Ganze hier als Podcast mit Okrabit FM, eine Sendung vom 7. Mai 2012. Okrabit FM, der ist wieder da. Und diesmal ist er voller Wut. Er hat die Nase voll vom passiven Widerstand. Jetzt schlägt er hart zurück. Er kennt keinen Spaß. Ihm ist keiner gewachsen. Keine Bewegung, Scheißkerl. Dieser Mann schlägt alles kurz und klein. Aber er ist auch kein Kostverächter. Für mich ein Steak. Blutig, klar. Er kennt nur ein Gesetz. Sein Gesetz. Ist der unverantwortliche Sendeverantwortliche Rolf Gellenrich. Und ich bin es selbst. Das Ganze hier also live on tape, wie es so schön heißt. Ungeschnitten, roh, wie eine Live-Sendung. Also es ist eine Live-Sendung, die nur leider nicht ausgestrahlt wird, weil der Stream momentan nicht streamt. Und ich kann mir auch denken, warum. Sachalein, wenn du nicht sendest, dann kann es auch sein, dass das Stream Plus dann einfach sagt, dann will ich nicht, wenn nichts in der Playlist ist, dann gehe ich halt offline. Also gut, dann Aufzeichnung live gemacht am 7. Mai 2012 ab 20 Uhr und einer Minute. Wenn mein Papa noch leben würde, würde er heute 71 werden. Er lebt leider seit 2 Jahren, nicht mehr, seit 2,5 Jahren fast. Ich habe am letzten Freitag, naja, es war fast schon Samstagmorgen, nach 0 Uhr gemeinsam mit einer jungen Dame von einem Tellerchen gegessen. Ob das irgendwas zu bedeuten hat? das war Ayo Reiser. Eigentlich schon das Original, aber nicht ganz, weil ich habe mir die Freiheit erlaubt. Also dieses Stück ist im Original ziemlich mono abgemischt. Und die tollen Gitarrenklänge kommen gar nicht zum Vorschein. Und da dachte ich, da müsstest du irgendwas machen. Das habe ich dann gemacht. Ich habe nämlich dann diese beiden Stereospuren des Originals mal aufgesplittet und die eine Seite, die linke Seite, um 0,01% von der Geschwindigkeit erhöht. Das macht man also kaum. Dadurch ist es aber ein bisschen linkslastig und dann auf die rechte Spur zusätzlich nochmal einfach nur dieses Gitarrenintro vom Anfang des Intro, klar, des Songs genommen und das immer wieder geloopt und immer wieder hinten angesetzt und das dann noch auf die rechte Seite zusätzlich gepackt, sodass es ein bisschen voller Klang ist. Johanna Zeul war mal der Nachwuchsstar des Rio Reiser Band Wettbewerbs 2006. Hier ist Johanna Zeul. Der Zahnarzt musste es erwähnen. Moritz, du knirschst nachts mit den Zähnen. Das sieht man daran, dass sie flach genormt sind und nicht mehr spitz und scharf geformt sind. In deinem Inneren, da wohnen lebenswichtige Aggressionen. Das ist der Jagdtrieb deiner Ahnen. Ich glaub, der möchte dich ermahnen. Du solltest dich mal mehr bewegen und nicht am Schreibtisch Eier legen. Und Moritz, knurr. Ich will wieder ein Raubtier sein. Und im Reißzähne bin ich ganz. Ich fühl mich so dressiert. Was ist mit mir passiert? Morgen fährt Moritz nicht ins Büro. Er kauft sich eine Karte für den Zoo. Schaut sich die Affen und die großen Katzen an. Die laufen links und rechts am Zaun entlang. Und die großen Katzen gähnen und geben an mit ihren Zähnen. Doch auch die sind nicht mehr richtig scharf. Auch Zootiere knirschen im Schlaf. Ihr solltet revolutionieren. Auf allen Vieren protestieren. Der Tiger knurrt. Ich will wieder ein Raubtier sein. Ohne Reißzähne bin ich ganz. Ich fühl mich so dressiert. Was ist mit mir passiert? Ich fühl mich so dressiert. Was ist mit mir passiert? Yeah. Ups, das ging aber schnell zu Ende. Das ist nicht das Stück. Johanna Zeul. Eine Band, die sich da Josie nennt, die gibt es jetzt. Josie mit Ines Cagle. Das ist dann Pure Jazz. So hoffe ich. Wie ich sagte, ist ja bereits schon einmal, also diese Sendung hier, das ist live on tape. She says, oh baby, look, well I don't know just how to say it. Almost pushed my buns right. Hey, but you worked it, didn't play it. And what a lover man supposed to do is I just do it. And I talk that much like you. Go on, sugar daddy. Go on, sugar daddy. Go on, sugar daddy. sugar daddy. Go on, sugar daddy. Go on, sugar daddy. Make her feel good all night long. Next night, the game went on and on and on and on and on. Well, you know what they did. The man gave his best, but when he couldn't anymore, well, he just rolled on over and began to snore. She thought, what a loving man supposed to do is hold me in his arms and not just drift away like you. Go on, sugar daddy. Go on, sugar daddy. Go on, sugar daddy. Go on, sugar daddy. Go on, sugar daddy. Make her feel good all night long. Married, baby, just like you. Go on, sugar daddy. Go on, sugar daddy. Go on, sugar daddy. Go on, sugar daddy. Go on, sugar daddy. Make her feel good all night long. Go on, sugar daddy. I say go on, sugar daddy. She like it. Go on, sugar daddy. Mm-mm. Go on, sugar daddy. Go on, sugar daddy. Make her feel good all night long. Intellectual friends like to keep a distance. They're on another plane of human existence. They're unreachable, yet they'll talk to you. They'll deign to ask, how are you? My intellectual friends like to keep a distance. They're on another plane of human existence. They're unreachable, yet they'll talk to you. They'll deign to ask, how are you? Yet they're aloof, cause their minds are somewhere higher, in a world filled with form and lost desire. Yet they can't sit down and have a cup of tea without the need to engage in a contest with me. So I don't know when the Pope was born, but I do know that your smugness, it's a bore. My intellectual friends like to keep a distance, cause they're on another plane of human existence. They're unreachable, yet they'll talk to you. They'll deign to ask, how are you? Yet they're aloof, cause their minds are somewhere higher, in a world filled with form and lost desire. Yet they can't sit down and have a cup of tea without the need to engage in a contest with me. So I don't know when the Pope was born, but I do know that your smugness, it's a bore. war mein guter Kumpel Neil Martin aus London. Der hat damals 2003 noch Musik gemacht. Heute sitzt der wohl in irgendeinem Büro und macht keine Musik mehr, sondern ist angestellt der britischen Regierung. Okay. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir kommt es derzeit ganz, ganz, ganz dicke. Innerhalb von 5 Tagen ist mir quasi mein Hörfunkgeschäft zerbröselt. Es fängt damit an, dass Sarah mich am letzten Donnerstag, jetzt am 4. Mai, hat sitzen lassen, auch mit Gast und so. Und ich weiß nicht, was da los war. Am gleichen Abend gab es noch einen Hinweis von hier Radio Talentfabrik, dass wir den Live-Sendebetrieb zu Pfingsten einstellen werden. Und heute am Montag gab es von Radio Plattenkeller eine Info, dass Radio Plattenkeller seinen Sendebetrieb zum 31. Mai einstellen wird. Das ist für mich natürlich ziemlich heftig, weil plötzlich rasteln wir quasi alle Sendungen weg. Okabit, weiß ich nicht, wie es ab Juni weitergeht. Momentan wird ja der Sendeplatz oder die Frequenz, die 88.4, neu ausgeschrieben in Berlin von der Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg. Hier, klar, Podcast, klar, weiter. Gerne auch dann nach Pfingsten. Aber was mache ich mit den Sendungen bei Radio Plattenkeller? Da ist so eine Idee von mir, diese Sendung, die bisher bei Radio Plattenkeller lief, hier auf Radio Talentfabrik rüberzuholen und zwei zu teilen. Einmal als Okabit Series, wo dann die ganzen Serien angefangen von den Carpenters über Beatles bis hin zu den Hörbüchern hierher zu holen und unter dem Titel Okabit Mango das dann zu machen, was ich bisher in den letzten beiden Stunden gemacht habe, also eine Mischung aus internationalen und deutschen Titeln, teilweise sogar schnulzigen Schlagern aus den 20er, 30er Jahren, noch, also auch 40er, 50er und 60er Jahre vielleicht noch dazu zu nehmen und Musik, Jazz auch aus diesen Zeiten, also es wird eine ganz, ganz bunte Mischung werden. Das da also hierher auch als Podcast bei Radio Talentfabrik mit anzubieten, das ist noch eine Überlegung, die ich habe, weil ich sonst nicht weiß, wohin mit dem ganzen Material. Ich hatte ja bei Radio Plattenkeller gehofft, dass ich irgendwann mal einen Sender finde, wo ich alles, was ich habe, einmal durchspielen darf. Und das, darum geht es mir eigentlich. Okay. Du hast doch tatsächlich die Wahrheit gesagt. So eine Wahrheit, die sagt man so nicht. Richtig wäre gewesen, ich denk nur an dich. Merk es dir für die nächste Frau, sie will es wissen. Doch nie so genau, niemals so. Merk es dir, auch die nächste Frau will alles wissen. Doch nie so genau, denn was sie nicht weiß, la la la la la, macht sie nicht heiß, la la la la la. Doch was sie weiß, la la la la la, macht sie nicht immer heiß, la la la la. Was konnte sie besser, hat sie dich gefragt. Und du hast doch tatsächlich die Wahrheit gesagt. So eine Wahrheit, die sagt man so nicht. Richtig wäre gewesen, du bist besser für mich. Merk es dir für die nächste Frau, sie will es wissen, doch nie so genau, niemals so. Merk es dir, auch die nächste Frau will alles wissen, doch nie so genau, denn was sie nicht weiß, la la la la la, macht sie nicht heiß, la la la la la. Doch was sie weiß, la la la la la, macht sie nicht immer heiß, la la la la. Sie hat dich nach der großen Liebe gefragt und du hast doch tatsächlich Wahrheit gesagt. So eine Wahrheit, die sagt man so nicht. Richtig wäre gewesen, ich liebte immer schon dich. Merk es dir, für die nächste Frau, sie will es wissen, doch nie so genau, niemals so. Merk es dir, auch die nächste Frau will alles wissen, doch nie so genau. Denn was sie nicht weiß, la la la la la, macht sie nicht heiß, la la la la la. Doch was sie weiß, la la la la la, macht sie nicht immer heiß, la la la la. Designed for folks who do dance, and even those who don't will find it very simple and nice. You will do the cha-cha-cha, for any two can do the cha-cha-cha. From simple baby maid to princess, it catches everyone. A little bit of it convinces that life is full of fun. The tubas blow so low, so ba-ba, while all the dancers answer cha-cha-cha. I know to hear it is to love it, when you get into the spirit of it, you will do the cha-cha too. Поют, танцуя ха-ча-ча, очень приятно и очень ха-ча-ча. И вот маэстро вам на скрипке играет и поет, а старичок сквозь зубы вторит и ручки дамы жмет. Как веселей танцуйте ха-ча-ча, так отпевайте дружно ха-ча-ча. И пусть вас в танце не смущает, глазки, зубки, веселей, танцуйте, ха-ша-ша, да. Okay, das war zweimal nacheinander Scarlett Owen, Jürgen Ede. Und es geht weiter mit einer Band, die sich dann nennt Gherkin Green, grünes Gürkchen. Das wäre ja, also die Band kommt garantiert nicht aus dem Spreewald, sondern vielleicht irgendwo anders hier, aber vor allem nicht aus Berlin. We'll be right back. As a dreamer begins, distorted transmission, music, agate exception. 20, I try the perfection, forcing recurring reflection. Still see how far can I go now? In the flashback, it all feels so weird. So give me more sweet life, more otherness in my mind. Surrender all your pride. Let's live a different kind. '25, the first depression. Psychosomatic disaster attractions. Love comes and stays, but you go now. For 'cause you work, you're such a moron. 30, the newest mission. I'm on my best way to get there. The only consistency is transition. One step, then let go. So give me more sweet life, more otherness in my mind. Come surrender all your pride. Let's live the difference. Southernness begin when I conversation. Think of congratulations. So give me more sweet light, more otherness in my mind. Come surrender all your pride, let's live a different kind. Hört er sich interessant an. Das war Tim Neuhaus, ein Musiker, der unter anderem mit einer Band spielt, die eigentlich aus dem urigsten Bayern kommen und dann auch, wenn die sich dann mit dir unterhalten, richtig toll bayerisch sprechen. Das finde ich dann schon wieder cool. Stephanie Ryan, das ist eine kleine Amerikanerin, die in Berlin ein bisschen was gemacht hat, die aber leider durch ihren Freund etwas, gehemmt wurde, um es mal so auszudrücken. Der hat da ziemlich die Hand drauf bei ihr und ich habe also auch von ihr seit, 3-4 Jahren nichts mehr gehört. Schade eigentlich, hat ein schönes Stimmchen. Take a look through someone else's eyes. Everyone is wrong. Everyone's right. And everyone is taking sides. So raise your voice and speak your mind, 'cause I am not the only one with a vision. I am not the only one who cares. I am not the only one who feels like I am outside looking in. jetzt kommen wir wieder zu der Sache mit den Bienen und den Blütchen, Bee and Flower. Gesellschaft, alles für die Katz. Von einem schönen Mumps der Stelle ein. Zünden wir die Flammen aus dem Fokus hin und macht. Nur wir schaffen noch für unser Seelenheil. Geist ist geil. Geist ist geil. Geist ist geil. Geist ist geil. Wohnst du noch oder klebst du schon? Deine Papiertütchen in Zelle 120 aus 4. Übernehmen keine Achtung, sagt der Staatsanwalt. Ja Mann, was machst du denn dann hier? Seelende Wünsche wächst, der Wunderberg erschmilzt. Ich kapier das nicht, ich denk mir meinen Teil. Geist ist geil. Geist ist geil. Geist ist geil. nicht zu viel bezahlen für die Beerdigung. Steht am Begräbnisinstitut. Luxuslag aus Zinnenholz, innenroter Samt. Ach Mann, was liegt es sich so gut? Und ist der Rapper spart das Wertpreis mit drin. Und das Leichenhemd im allerneuesten Style. Geist ist geil. Geist ist geil. Geist ist geil. Geist ist geil. Kauf dich reich, ich spaß du was, gib uns nur dein Geld. Ach man, es shoppen, wenn ich schön. Wir produzieren exklusiv, massenhaft für dich. Sowas wirst du nie wieder sehen. Was du kaufst, ist wirklich an, weil du es nicht wirklich brauchst. Denn die Macht bietet dir keine Weil. Geist ist geil. Geist ist geil. Geist ist geil. Geist ist geil. Freie Radikale greifen ständig an im Verdauungsapparat. Hier wächst ein super Sonnenmais aus gutem Genen ran auf Mutter Erde und im Vaterstaat. Ich kauf mich blöd bei mir im Markt, weil ich bin auch schlicht blöd. Und die Dummheit gibt's zum Preisvorteil. Geist ist geil. Geist ist geil. Geist ist geil. Geist ist geil. Oh, Und jetzt kommen wir weiter zu einem ganz anderen Liedchen. Das passt ja auch irgendwie in die Gegend, Süden im weitesten Sinne. Das Lied von der geklauten Kokosnuss, die Comedy-Nummer heute, in einer ganz anderen Version. YouTube ist der Teufel los, wo steckt die Kokosnuss denn bloß? Die ganzen YouTube-Sternchen brüllen. Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Der Sascha stupst den Dima an. Wo ist denn die scheiß Kokosnuss, Mann? Die ganzen YouTube-Sternchen brüllen. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Ey, wo ist die Kokosnuss? Ey, wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Gleich ist der Auftritt von Fresh D. Doch ohne Nüsse klappt das nie. Und darum schreit er durch den Raum. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Bringt die Kokosnuss ganz schnell, das sagt euch Herr Tutorial, denn sie ist gut für eure Haut. Wo ist die Kokosnuss? Ich brauch die Kokosnuss, sonst krieg ich keine Abonnenten mehr. Wo ist die Kokosnuss? Ich brauch die Kokosnuss, sonst krieg ich Pickel im Gesicht. Der Robin braucht die Nuss so sehr, sonst trifft er keine Töne mehr und seine Hauptstimme ist hin. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Der Blackie, der verzweifelt sehr und jagt hinter den Lamas her. Seine Lama schreit zu Karl. Karl, warum liegt da eine Kokosnussschale auf dem Boden? Wie kommt die denn dahin? Karl, erzähl mir genau, was du gemacht hast, bevor ich nach Hause gekommen bin. Okay, gut, ich war auf YouTube. Ja. Hab schlechte Bewertungen gegeben. Weiter. Und da lag eine Kokosnuss. Ja. Ich bin auf sie zugegangen. Und dann? Ich hab sie ein paar hundert Mal auf den Boden gekloppt. Karl, das tötet Nüsse. Oh, das wusste ich nicht. 2, 1, 2, 3, 4. Schon jeden Früh bin ich um 4 wach. Schon jeden Früh bin ich um 4 wach. Da kommt unser Kohlenmann und macht eine Menge Krach. Um 2 muss ich zur Mucke und um 12 nachts ist sie vorbei. Um 2 muss ich zur Mucke und um 12 nachts ist sie vorbei. Bis ich wieder in Berlin bin, da ist dann auch schon 3. Und ich komme in unser Haus rein, da stinkt's fürchterlich. Ich komme in unser Haus rein, oh, da stinkt's fürchterlich. Da liegt hinter der Tür so ein Haufen und der riecht nur nach sich. Und im Hinterhaus liegt einer, besoffen, falsch und träge. Und im Hinterhaus liegt einer, besoffen, falsch und träge. Und er singt so einen Song von Pudis. Geh den Wind nicht aus dem Wege. Ein Haufen Leute machen Krach jede Nacht. Yeah, Haufen Leute machen Krach jede Nacht. Und ihr Ding, das haben sie auch am offenen Fenster gemacht. Doch einer hat sich sein Dasein ein bisschen anders gedacht. Bisschen anders gedacht. Na, Fenster gemacht. Solche Blumen sind schön, weiße Lachen und Leben. Solche Blumen sind schön, weiße Lachen und Leben. Und vielleicht wird's irgendwann noch mal ein paar mehr von solchen Leuten geben. Das war Distelmann fast schon zum Abschluss. Wenn wir noch die Schlussansagen, wie macht man das? Man kann ja bei einer Podcast-Sendung die nachfolgende Sendung gar nicht ansagen. Das habe ich mir noch so schön überlegt, alles aufgeschrieben und nun kann ich nichts davon erzählen. Das ist schade. Also falls ihr diese Sendung hier vor dem Samstag, vor dem 12. Mai hört, dann sehr darauf verwiesen, dass ich an diesem Samstag wieder einen Kiezspaziergang mache, Treffpunkt um 14 Uhr, Pappelallee, Ecke Danziger Straße, und es geht dann zur Mauerspechtetour entlang Kastanienallee, Oderberger Straße bis zur Bernauer Straße hinein. Der Okabit, die Live-Sendung, die gibt's jeden Donnerstag noch, also auch noch in diesem Mai noch donnerstags immer bis jeden Donnerstag ab 13 Uhr. Und jetzt muss ich auch schauen, ist es vielleicht schon in der nächsten Woche? Es ist schon in der nächsten Woche. Am kommenden Mittwoch, also am 16. Mai, gibt es mal wieder Schlag 8. Kaiterlike haben wir dann da. Hab ich dann da. So, ich höre ganz normal auf mit einer Band, die vollkommen unbekannt ist. Ich weiß gar nicht, habe ich heute schon mal gespielt? Ich glaube nicht. Wie hießen die noch gleich? Beatles, traue ich. Tschüss. Ship.